WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zur Freitag-Nacht-Ausgabe, Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Marc. Der Marc ist 46. Hallo Marc. Ja, hallo Domian. Hallo. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Freut mich sehr, dich zu hören. Ja, weswegen rufst du an, Marc? Ja, bei mir geht's um eine recht komplizierte Beziehungskiste. Also meine Freundin hat sich im März von mir getrennt. Wir waren 7 Jahre zusammen, hatten oder haben eine kleine 4-jährige Tochter. Und ungefähr gleichzeitig, circa 3 Wochen vorher, lernte ich eine neue Frau kennen. Wir lernten uns übers Internet kennen, über eine Kleinanzeige und Stopp, ich frag gleich, wieso suchst du eine andere Frau, wenn du mit deiner noch zusammen bist? Ich hab's mit der Treue so in den letzten Jahren leider nicht so sehr genau genommen, muss ich sagen. Warum? Warst du unzufrieden? Bitte? Warst du unzufrieden? Unzufrieden? Nee, eigentlich nicht. Es war immer die Suche nach dem Neuen. Also ich weiß nicht, ich war immer auf der Suche, eigentlich so seit meinem 30. Lebensjahr. Der neue Kick, das neue Erfolgserlebnis. Ja, ganz der genau. Neue Sex. Ich war auch in psychotherapeutischer Behandlung und irgendwie hat mein Therapeut gemeint, ich suche immer irgendwie die Bestätigung. Sagen Psychotherapeuten gerne? Bitte? Ich sag, das sagen Psychotherapeuten sehr gerne. Mag ja auch oft stimmen. Genau. Ja, und dann lernte ich diese neue Frau kennen. Wir haben erstmal über WhatsApp geschrieben, telefoniert und so circa nach 8 Tagen haben wir uns dann das erste Mal persönlich gegenübergestanden. Wir hatten nicht sehr viel Zeit, das war so vor ihrer Arbeit und es hat also bei beiden gleich so beim ersten Mal Zoom gemacht. Ne? Mhm. Wir waren also sofort auf den ersten Blick verliebt ineinander. War diese Frau jetzt auch der Grund der Trennung von deiner langjährigen Freundin? Nein, die Trennung hat sie herbeigerufen, weil ihr diese ewige Fremdgeherei wohl irgendwie nicht mehr gepasst hat. Obwohl wir eigentlich eine Vereinbarung hatten, offene Beziehung und jeder kann machen, was er will, aber sie kam damit wohl nicht so. Hatte sie denn sofort Wind bekommen von der neuesten? Nein, davon wusste sie eigentlich gar nichts. Das waren ältere Geschichten. Ach so, das heißt, sie hat Schluss gemacht, ohne zu wissen, dass da gerade wieder aktuell die Kacke am Dampfen war. So ungefähr. Und es kam mir ja eigentlich dann auch ganz zurecht, weil verliebt und obwohl ich war schon geschockt, weil mit Auszug und Trennung hatte ich jetzt in diesem Fall überhaupt nicht gerechnet. Wie oft bist du denn deiner Freundin in diesen 7 Jahren fremdgegangen, so Pi mal Daumen? 5 Mal vielleicht. Und sie dir? Wir sind auch so in Clubs gegangen und so. Also das haben wir schon gemeinsam auch gemacht teilweise. Ne? Okay. So. Nun könnte man ja sagen, okay, die Beziehung war vielleicht auch ein bisschen ausgelebt und du hast eine neue Frau, du bist verliebt, also ist doch alles in Butter. Aber alles in Butter, weil die neue Frau ist verheiratet und hat auch 2 Kinder und lebt halt noch in der Beziehung mit Ehemann, der von nichts weiß. Wir haben da so ein geschicktes Lügengebilde gebildet. Wir haben da so eine fingierte Putzstelle bei meiner Mutter zuerst und später dann auch bei mir, sodass sie die Gelegenheit auch hat, dann entsprechend zu Hause sich entsprechend abzuseilen. Ne? Wie alt ist sie? Sie ist 30. Wie stellt sie oder wie stellt ihr euch denn jetzt das weitere Leben vor? Weiter eine geheime Beziehung? Nein, das soll auf jeden Fall keine dauerhafte Geschichte werden. Also uns ist eigentlich beiden, oder ich meine von meiner Seite sowieso, aber sie signalisiert mir ganz deutlich, dass sie sich von ihrem Mann auf jeden Fall auch trennen wird. Sie hat nur Angst vor diesem Schritt, weil... Warum möchte sie sich denn von ihrem Mann trennen? Die Beziehung ist eigentlich schon von Anfang an, also die sind jetzt circa 8 Jahre verheiratet. Die Beziehung, wie sie mir signalisiert hat und erzählt hat, ist also von Anfang an, sie ist also auch schon nach einem halben Jahr das erste Mal fremdgegangen und da läuft eben sexuell auch nicht mehr sehr viel. Er ist intellektuell ihr relativ unterlegen. Wir führen intellektuell sehr hochwertige Gespräche. Mhm. Das habe ich bei den anderen Partnerinnen, ich habe ja mehrere Beziehungen auch schon geführt, leider so auch nicht gehabt und darum habe ich das Gefühl, diesmal ist es wirklich eine Frau, mit der man sich auf Augenhöhe trifft. Ne? Okay, wie ist denn im Moment dein Verhältnis zu deiner Ex-Partnerin, mit der du ja immer noch ein Kind hast? Ja, wie das ist, das Verhältnis? Mhm. Wir arbeiten zusammen, von daher sehen wir uns jeden Tag. Und heißt das, ihr habt euch arrangiert? Ja, wir kommen so ganz gut klar. Sie weiß auch von der Neuen. Ich sehe das Kind auch so einigermaßen regelmäßig und das läuft eigentlich so einigermaßen entspannt, muss ich sagen. Aber eigentlich ist es doch für dich eine ganz, ganz gute Situation, Marc. Du bist aus einer Beziehung raus, die dich offensichtlich irgendwie schon lange gelangweilt hat, mehr oder weniger. Ja. So, ja. Du hast eine neue Frau, in die du verliebt bist. Mhm. Du bist begeistert. Ja. Jetzt fehlt noch der kleine Schritt, dass die Frau sich ja noch von ihrem Typ trennt und das Glück ist perfekt. Ja gut, aber dieser kleine Schritt, da ist natürlich die Frage, ist ein großer Schritt, ja. Macht sie diesen kleinen Schritt? Weil für sie ist es ein schwerer Schritt. Also da ließen schon die Tränen und so einfach fällt es ihr dann letztendlich wohl doch nicht, weil da ist Mitleid gegenüber dem jetzigen Partner. Gut, das ist ja auch eine lange Zeit, wenn man 8 Jahre miteinander zusammen war und wenn ein Kind im Spiel ist. Zwei Kinder sogar, genau. Die noch relativ klein sind, Nun habt ihr euch ja erst im März oder im Februar? Ja, vor 11 Wochen jetzt genau. Genau, so ungefähr. Mhm. Mhm. Du musst ihr natürlich auch ein bisschen Zeit lassen. Das auf jeden Fall. Die haben mit Familie und ihren Eltern an der Ostsee jetzt im Juni einen Urlaub geplant. Den soll sie auch auf jeden Fall machen und den will sie auch machen. Das ist gar kein Ding. Das muss sie also sauber für sich klar regeln. Ich bin ja richtig. Also ich sage ja oft ja auch Anrufern, die jetzt in deiner Rolle sind. Du hast das Recht, Druck zu machen. Ich finde, dieses Recht hat man erst, wenn das schon ein halbes, ein ganzes oder gar noch mehrere Jahre läuft. Ganz genau. Nach den paar Wochen lass sie mal einfach in Ruhe. Richtig. Also Druck ist das Falscheste überhaupt. Genau. Und ich habe auch in keinster Weise ihr bisher irgendwie Druck gemacht, weil... Und es ist ja auch viel schöner für dich und eure Beziehung, wenn sie ganz von sich alleine diesen schweren Schritt geht. Und das heißt ja, das ist wirklich eine tiefe Entscheidung für dich auch. Also, Mensch, Marc, lass die Dinge mal so... Da sind auch klare Signale von ihrer Seite. Ich habe die Kinder inzwischen kennengelernt. Das sind zwei ganz süße Kinder. Und ich meine, das würde sie ja nicht machen, wenn sie mich da irgendwie verarschen will oder so. Also du hast am Anfang gesagt, das ist eine komplizierte Geschichte. Ich finde sie jetzt gar nicht mehr so kompliziert. Du bist ja in einer relativ komfortablen Situation, finde ich. Wacht einfach ab. Lass die Frau durchaus in Ruhe. Und vielleicht fügt es sie wirklich so gut, dass du... quasi von der einen Beziehung in die andere kommst und dann in eine für dich glückliche Beziehung. Ist doch so. Ja, das hoffe ich jetzt endlich, weil mit 46 nach 2 Scheidungen und jetzt dieser längeren Beziehung möchte ich jetzt endlich auch, bei mir im Kopf hat es jetzt auch Klick gemacht, ich will mit dieser ganzen Scheiße, was wir da alles gemacht haben mit Fremdgeherei und in Clubs gehen und so weiter, damit will ich jetzt echt abschließen und ich möchte jetzt echt irgendwo ankommen und auch endlich als treuer Ehemann oder wie auch immer eine Beziehung führen, wo man sich auf seinen Partner konzentriert. Das ist doch eine gute. Was ich für mich gemerkt habe, diese ganze Sexgeschichten und so weiter, das ist mal für einen Moment ganz okay, aber auf Dauer bringt es einen nicht weiter. Ne? Marc, ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche, dass ihr zueinander kommt, wenn die andere Beziehung ohnehin kaputt ist, dass ihr dann zueinander kommt, denn dass ihr eine gute Beziehung führt und dass aber auch dein Verhältnis zu deiner Ex-Freundin weiterhin ordentlich bleibt, damit das Kind auch weiterhin zu Mama und Papa ein gutes Verhältnis haben kann. Genau. Viel Glück. Danke dir. Mein Lieber, tschüss. Bis dann. Ciao. Alles Gute, tschüss. Ich sag euch mal zwischendurch, nächste Woche ist natürlich eine volle Talk-Woche bei uns, aber In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind wir ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören, nicht im WDR Fernsehen. Hier ist Peter. Peter ist 54. Hallo Peter. Hallo Domian. Hallo Peter. Ja, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen. Sag bloß. Ja, und zwar über meinen Brieffreund in den USA, den Lancelot Armstrong, der zum Tode verurteilt ist. Ich erinnere mich. Ja. Genau, und ich rufe halt jetzt eigentlich wegen zwei Sachen an. Zum einen natürlich wegen der schrecklichen Sache mit dem Clayton Lockett, ja, die in Oklahoma passiert ist. Wann war es? Montag war es, ne? Dienstag. Das war am 29. Ja. Ja. Ja, ja, und das ist wirklich ganz schlimm. Entschuldige, aber, du warst noch was fertig. Ja, aber das ist halt auch genau das, was wir die ganze Zeit befürchtet haben. Mhm. Es war ja schon voriges Jahr gab es so einen Zwischenfall wegen diesem Midazolam, was die einsetzen. Mhm. Das ist ein Beruhigungsmittel, das sediert die Leute. Und das steht halt im Verdacht, nicht sicher zu sein, dass die Leute also auch gar nicht richtig bewusstlos sind. Und bei Clayton ist ja alles schief gegangen. Weißt du, Peter, also ich bin ja nun auch, das weißt du ja auch, ein entschiedener Gegner der Todesstrafe, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber was mir nicht einleuchtend ist, jeder Mediziner im zweiten Semester kann dir genau erklären, wie man gezielt und schnell jemanden tötet. Mit welcher Medikamentierung, mit welchem Narkosemittel vorweg und so weiter. Wieso können die das nicht? Ja, nur es ist halt zum einen so, dass die in den USA große Probleme haben, überhaupt noch an die richtigen Mittel zu kommen. Und deswegen machen die momentan einfach Menschenexperimente, anders kann man es nicht nennen. Also das heißt, das, was in Oklahoma jetzt, der Cocktail, der benutzt wurde, ist ja vollkommen unerprobt. Ja, wenn ich kurz was darüber erzählen, dass, wie gesagt, das Midazolam soll einen sedieren, also bewusstlos machen. Dann das zweite Mittel, den Namen weiß ich jetzt nicht, was er bekommen hat, das soll die Muskeln entspannen, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Mhm. Und das dritte Mittel, das stoppt dann das Herz. Mhm. Und wenn man nicht, und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn man nicht richtig bewusstlos ist, dann erlebt man wirklich die absolute Hölle. Das brennt im ganzen Körper, das hat mir extra eine Anästhesistin erzählt. Ja, und diese Hölle muss dieser Mann ja erlebt haben, weil er sich aufgebäumt hat. Als wenn man von innen verbrennt. Ja. Aber, was erst jetzt bekannt geworden ist, schon vorher wurde er im Grunde genommen mit einem Elektroschocker, ich nenne es jetzt einfach mal zur Schlachtbank, geführt, weil er hat sich gewehrt. Mhm. Ja, also er wollte, sie haben versucht, ihn aus der Zelle rauszuholen und er hat sich gewehrt und dann haben sie ihn halt mit dem Elektroschocker traktiert bis zum geht nicht mehr, haben ihn dann auf die Liege geschnallt und haben 51 Minuten lang, haben sie nach einer Vene gesucht. Woher weißt du das mit dem Elektroschocker? Das war zum Beispiel bei N24. Ah, es war in der Öffentlichkeit, das habe ich nicht gelesen. Ich schreibe halt auch immer Artikel auf unserem Internetblog, lancelotarmstrong.wordpress.com, da dokumentiere ich das halt auch. Mhm. Und wie gesagt, 51 Minuten haben die nach einer Vene gesucht, haben keine gefunden und haben zu guter Letzt ihm es in die Leistengegend in eine Vene versucht zu spritzen. Mhm. Und dabei ist eine Vene geplatzt, also diese Vene. Mhm. Und da, jetzt vermutet man, also man geht davon aus, der Chef von der Strafvollzugsbehörde gesagt hat, wortwörtlich, die Medikamente wurden entweder von dem Gewebe absorbiert, tropften wieder heraus oder beides. Und dadurch ist er auch nicht gestorben und hat die Hölle auf Erden erlebt. Mhm. Dann hat der Mann von der Strafvollzugsbehörde hat dann die Hinrichtung abgebrochen. Ja. Aber ungefähr 10 Minuten später ist er trotzdem dann an einem schweren Herzinfarkt gestorben. Genau. Ja. Du bist ja gut informiert über diese Materie. Ist währenddessen ein Arzt dabei? Also in dem Fall war ein Arzt anwesend, aber die Ärzte dürfen ja nicht handeln. Mhm. Ja. Wer hat denn diese Spritze in die Leiste verabreicht? Das sind irgendwie medizinische Assistenten oder irgendwas. Also nicht mal das macht ein Arzt. Das macht kein Arzt, das darf ja auch gar kein Arzt nach dem Hippokrates. Ja. Das ist das Problem. Also ich selber bin, muss ich ehrlich sagen, auch fix und alle, weil ich hatte erst von Lancelot jetzt erlebt, dass die hatten ihn wieder vor Gericht gebracht, da war eine Anhörung und er wollte da seine Unschuld belegen, wieder einmal. Und da haben sie ihn total über den Tisch gezogen, haben der Hauptzeugin, der, die ihn entlastet, ja, der haben sie zum x-ten Mal gedroht, wenn sie weiter behauptet, dass er unschuldig ist, dann kriegt sie ein Verfahren wegen Falschaussage. Also wir haben ja, das ist ein Wahnsinn, was da läuft. Wir haben ja das letzte Mal über diesen Fall auch ausführlich hier gesprochen, mit dem du dich beschäftigst oder mit dem du Kontakt hast. Ja. Weißt du, ob dein Gefangener, den du betreust, weiß der das, was da passiert ist? Ja, ne? Ja, natürlich. Also gerade in Florida, er sitzt in Isolationshaft, wie die meisten Todeskandidaten, aber er hat einen Fernseher. Und das kriegt er natürlich alles mit. Das heißt aber, du hast seitdem noch nicht mit ihm kommuniziert? Seitdem noch nicht, aber ich kann mir schon denken, was kommt. Ne? Ja. Also es geht natürlich die totale Angst und Panik in den Todestrakten. Nicht nur bei meinem Freund Lancelot, sondern auch bei den anderen. Ich bin ja in Kontakt mit vielen anderen Brieffreunden. Es sollte ja danach direkt wieder eine Hinrichtung stattfinden. Die hat man dann abgebrochen, weil man nicht wusste, was passiert. Die haben sie abgebrochen und für 14 Tage ausgesetzt. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. So pervers ist kein Serienmörder. Dieser Mann, der jetzt hingerichtet wurde, sehr qualvoll hingerichtet wurde, sag du noch mal ganz genau, weswegen er verklagt und angeklagt und verurteilt worden war. Der soll eine Frau getötet haben. Gab es ein Geständnis? So weit bin ich jetzt mit dem Fall nicht betraut. Ja. Das wäre jetzt Quatsch, wenn ich da irgendwas vermute. Es ist ja auch völlig egal, ob es ein Geständnis gibt oder nicht, aber kein Verständnis. Es ist einfach ein Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, was die USA sich da erlauben, also über alle Menschenrechte hinweg misshandeln und quälen die Leute und in der Welt spielen sie dann den Weltpolizisten. Es wäre eigentlich wichtig, dass unsere, jetzt war ja gerade die Bundeskanzlerin da, aber ich gehe natürlich davon aus, dass sie ihn nicht da drauf haben. Natürlich nicht. Sie spricht ihn ja nicht mal richtig auf NSA an. Ja, geschweige denn, dass sie ihn darauf anspricht. Denn Obama ist ja auch für die Todesstrafe. Ne? Ja, das ist für unsere Kultur und unser Denken ist das so. Wir haben natürlich in Deutschland auch genügend Befürworter der Todesstrafe. Ja. Wenn ein Kind ermordet wird, machen wir eine Umfrage, wie viele dann sagen, ja, der gehört auch gehängt. Ich meine, heute Nacht habe ich davon geträumt, dass unser Lancelot auf der Liege liegt. Ne? Was ich auch besonders pervers finde? Dass es da ja offensichtlich hinter der Glasscheibe Publikum gibt, die sich das einfach mit angucken können. Ja, das ist eine ganz furchtbare Kabinettveranstaltung, oder wie man das nennen soll. Das ist tatsächlich so. Der Vorhang, der wird dann geöffnet. Der Mensch liegt da wie Jesus Christus am Kreuz quasi und kann auch seine letzten Worte sagen, was Clayton, soweit ich weiß, Clayton Lockett verweigert hat. Und dann wird der weggespritzt mit allen. Und wie der dann... man hat ja auch in Berichten teilweise Zeugen dann gesehen, die davon berichtet haben, wie er gestöhnt hat und aufgebäumt hat, und so weiter. Und die stehen da alle und gucken dazu. In Amerika wird ja gerne alles auch im Fernsehen übertragen. Weißt du, ob das auch im Fernsehen sogar auf irgendeinem Kanal läuft? Nein, also das wüsste ich jetzt nicht. Also was da übertragen wird, sind halt zum Beispiel Gerichtsverhandlungen oder sowas, das kann man teilweise wirklich im Fernsehen sehen. Mhm. Aber bei einer Hinrichtung sind nur Zeugen zugelassen und da kann sich so blöd das klingt, der Todeskandidat kann sich auch jemanden wünschen. Mhm. Wir wollen nochmal klarstellen, bei aller Empörung gegenüber der Todesstrafe, bei aller großen Empörung gegenüber dieser misslungenen Behandlung, sehen wir natürlich, wenn es sich um einen Täter handelt, der nachweislich ein schweres Verbrechen begangen hat, sehen wir dessen Schuld und wir sagen auch, dass diese Person eine Strafe oder eine hohe Strafe kriegen muss. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nein, ne? Ich sag's nur nochmal, weil es klingt immer so, als würde man sagen, würde man nur Partei ergreifen für den Täter. Dahinter stecken ja auch viele, viele leidvolle Geschichten von Angehörigen, die jemanden verloren haben, wo jemand ermordet wurde und so weiter. Natürlich, das steht ja ganz außer Frage. Ja. Natürlich ist das ganz schlimm für die Opfer, aber was ganz weit über, es geht ja nicht nur um denjenigen, den Täter, der dann hingerichtet wird, sondern man darf nicht vergessen, damit werden ja wieder neue Opfer produziert. Mhm. Die Freunde von denen, die Familie, vielleicht eine Ehefrau oder ein Freund oder was auch immer, die werden, die die werden ja genauso ins Unglück gestürzt, ja, wenn der Mensch umgebracht wird. Und vorher dürfen sie aber dann am besten noch 25 oder 30 Jahre lang auf die Hinrichtung von dem Menschen warten. Also ich fand deinen Aspekt sehr, sehr, sehr richtig und sehr interessant. Das hätte mich sehr beeindruckt, wenn Angela Merkel zumindest, obwohl sie natürlich nichts ausrichten kann, aber zumindest ein Wort gesagt hätte oder sagen würde auf einer Pressekonferenz in Washington oder wo auch immer. Ich habe hier ein Dokument liegen von Lancelot, das hat er im Jahr 2004, glaube war es, mal an den Bundeskanzler geschickt, tatsächlich, an den Schröder, an den Gerhard Schröder und hat er halt um Unterstützung, Hilfe oder was weiß ich auch gebeten. Und als Antwort hat er bekommen, ja, da könnten sie ja gar nichts machen und haben ihn eine Liste mitgeschickt mit Pflichtverteidigern in Florida. Also das ist sowas von Sarkasmus, okay, ja, weil erstens wird dem Pflichtverteidiger zugewiesen und also unsere Regierung macht da gar nichts. Peter, danke für deinen Anruf und deine Meinung. Ich habe noch eine Sache, die wirklich ganz dringend auf dem Herz bringt, wenn ich die noch sagen darf. Bitte. Lancelots Mutter, mit der habe ich Kontakt aufgenommen. Und die ist schwer krank, die hat Krebs. Ja, wahrscheinlich muss er an dem Krebs sterben und ist sehr, sehr arm und hat den Lancelot seit 4 Jahren nicht mehr gesehen. Wenn das jetzt auf einen Spendenaufruf hinausläuft, das möchte ich jetzt hier nicht machen, sonst kommen wir wirklich in Teufelsküche, wenn wir das anfangen. Bei allem Verständnis für dein Engagement, ja, und das weiß ich auch zu schätzen, aber bitte hab Verständnis dafür, dass wir das nicht machen können. Nein, aber man kann sich ja darüber auf unserer Webseite, okay, www.lancelotarmstrong.de mal informieren. Absolut. Das ist ja nicht das Problem. Ne? Gut. Das ja, ich wollte es nur erwähnt haben. Vielen Dank auf jeden Fall. Sehr gerne, Peter. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Eiline, 18, guten Morgen. Hallo. Hallo. Na? Sage ich das richtig, Eiline? Ja. Sehr gut. Um was geht's? Darum, dass mein Papa mir eine Sucht offenbart hat, dass er süchtig ist, nach Chemsex monatlich dafür mehrere hundert Euro ausgibt und das heimlich macht. Also meine Mama weiß es nicht und er hat es mir heute offenbart und möchte gerne, dass ich es für mich behalte. Wie alt? Du bist 18, ne? Hatte ich gerade gesagt. 18, ja, genau. Wie alt ist dein Vater? 48. Und dein Vater offenbart dir, dass er Chemsex-süchtig ist. Ja. Wie kommt denn das? Ist auch schon ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Ich habe erst die Vermutung gehabt, dass er eine Affäre hat, da ich sein Handy geschnüffelt habe, weil er sich verdächtig gemacht hat. Das solltest du natürlich nicht machen. Das würdest du auch nicht gerne haben. Nee, aber das Problem ist, das hat auch noch eine ganz mini Vorgeschichte. Ich habe vor 5 Jahren oder so, habe ich das auch schon mal mitbekommen, da hat er mir versprochen, er macht sowas nicht mehr, irgendwie auf diversen Seiten rumlaufen. Das hat er jetzt aber wieder gemacht und dem bin ich nachgegangen, habe mich in ein Portal angemeldet, wo er auch angemeldet bin, habe seinen Account gefunden, habe mit ihm über diesen Account kommuniziert, habe ihm dann offenbart, dass ich seine Tochter bin, mit der er gerade schreibt. Ach so. Und peinlich. Ja, und dann gab es halt die Konfrontation. Ich wollte eine Erklärung hören, warum er es macht. Wie weit hast du denn mit ihm geschrieben? Wie weit sexuell ging es denn? Nee, also nur es ging um ein Treffen. Ach so. Und dann hat er mich nach meinen Fantasien gefragt. Da habe ich erst abgeblockt, so hab versucht, das zu umgehen. Und da hat er gesagt, ja, schick mir mal bitte ein Bild. Und dann habe ich ihm ein Bild von mir geschickt. Boah, da musst du ja einen Schock gekriegt haben. Ja, klar, boah, aber das war es auch wert. Also ja, natürlich. Hast du ihm denn, als du noch nicht mitgeteilt hast, dass du bist, hast du gesagt, dass du 18 Jahre alt bist? Nee, ich habe mich jetzt mit einer anderen Person aufgegeben. Ein bisschen älter gemacht? Ich habe mich 40 gemacht, ja. Okay. So, wie hat der reagiert? Du hast ihm dann dein Bild geschickt. Erstmal, dann hat er seinen Account da gelöscht. Ja, hat er nicht geantwortet? Nee. Hat er dich nicht angerufen? Nee. Wohnt ihr zusammen in einer Wohnung? Ja, klar. Das heißt, er saß in einem Zimmer und du in einem anderen? Nee, dazu muss ich sagen, ich war gestern bei meiner Freundin, als das passiert ist. Ja, aber er hätte dich doch sofort auf dem Handy anrufen können. Hat er aber nicht. Okay. Er hat mir 2 Stunden später eine ellenlange SMS geschrieben, dass er meine Mutter nicht betrügen würde, dass alles nicht das ist, wonach es aussieht, dass wir alles für ihn sind. Halt sowas. Und ich habe ihm dann geschrieben, Papa, ich habe den Beweis. Du hast mir das und das geschrieben, was soll das, erklär mir das. Und danach ist die Konversation abgebrochen, weil ich geschrieben habe, so, ne, ist jetzt Schluss, schlaf gut. Und heute hat er mich dann am Bahnhof abgeholt nach des Unterrichts in der Schule und hat mich dann damit konfrontiert und hat mir nochmal auf Knien gesagt, dass er meine Mutter nicht dass er keine Affäre hat und meine Mutter nicht betrügt. Aber ja, leider habe ich dann gegen argumentiert und habe gesagt, so und so ist das. Und es war halt auch ziemlich emotional. Und dann hat er mir offenbart, dass er süchtig ist, dass er ein riesengroßes Problem hat, dass er ganz viel Geld dafür ausgibt. Hat er eine Zahl, eine Monate- oder Jahreszeit genannt, wie lange er das schon macht? Nee, das weiß ich nicht. Süchtig, also es muss schon länger sein, weil er schon meiner Meinung nach in gewisser Weise zugegeben hat, dass es eine Sucht ist. Ich denke, das hat man vorher sonst nicht. Nee, das hast du so schnell nicht. Und das heißt, ja, der hat dann der hat Chem-Sex-Geschichten mit professionellen Frauen. Ja. Für die er dann zahlt und die guckt er sich dann auf seinem PC oder wo auch immer an. Ja, schätze ich mal, ne? Und er hat dann seine Cam auch an oder nicht an, wie auch immer. Ja. Sowas. Du weißt aber nicht, wie viele Stunden am Tag oder in der Woche er damit verbringt. Nee, keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass da mehrere hundert Euro draufgehen. Und ich denke nicht, dass einmal jetzt 500 Euro kostet oder so, ne? Das wird schon niedriger Preis sein, öfters mal. Das kann ja durchaus sein, dass er real deiner Mutter nicht fremd geht, aber dieses ist ja auch eine Form des Fremdgehens. Ja, aber mein Problem ist jetzt einfach, er hat mir da im Auto hat er mir dann erzählt, dass meine Mutter von dem all wüsste, dass er da mit ihr darüber geredet hat, dass sie ihn verstehen würde und unterstützen würde und dagegen, dass jetzt was gemacht wird. Heute, also eben vor ein paar Stunden, habe ich dann gesagt, du Papa, ich würde gerne mit Mama darüber reden. Irgendwie muss ich da mit jemandem drüber reden. Ich möchte, dass es Mama gut geht, dass wir das zusammen schaffen. Und dann hat er gesagt, nein, nein, Mama weiß das gar nicht, ich habe dich angelogen. Oh, hat er dich angelogen? Ja. Nochmal Reputation verspielt, nochmal Vertrauen verspielt. Ja, aber ich denke, er ist süchtig. Also ich muss sagen, ich möchte auch in die soziale Arbeit gehen. Ich habe da schon so ein bisschen mir ein Bild von gemacht. Aber mein Problem ist jetzt einfach, was mache ich? Helfe ich meinem Papa und sage meiner Mama nichts? Oder sage ich meiner Mama nichts und es kann was ordentlich was zerbrechen? Oder sage ich meiner Mama was, meine ich alles? Wie schätzt du denn die Ehe zwischen deinen beiden Eltern? Eigentlich sehr intakt. Sehr intakt. Und kannst du das als Kind, ist das immer sehr schwer zu urteilen, weißt du, was da sexuell geht bei denen? Ja, ich hör's. Ja, du hörst es sogar? Ja, also das ist keine tote Hose. Umso sonderbarer, dass er sich dann auch noch andere Sachen holt. Ja, eben. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Gut. Wirklich gut. Und deswegen fühle ich mich auch schlecht. Verstehe. Aber das Verhältnis zu deinem Vater ist eigentlich auch gut. Ja. Meine heile Welt ist jetzt so eben zusammengebrochen. Ne? Wenn er dir sagt, er hat dich belogen gestern, er hat es ihr nicht gesagt, hat er gesagt, ich habe es ihr nicht gesagt? Oder hat er gesagt, ich habe es ihr noch nicht gesagt? Ich habe es ihr noch nicht gesagt. So, das noch ist wichtig. Ja, aber das Problem ist, ich habe ihm auch gesagt, Papa, alleine schaffst du das nicht. Wenn du wirklich süchtig bist, dann wirst du immer rückfällig werden, du musst dir Hilfe holen. Und dann sagt er, ich bin noch nicht in der Lage dazu, bla bla bla, noch nicht in der Lage dazu. Aber was glaubt er denn, wie es weitergehen soll? Er glaubt, dass er es auf eigene Faust schafft und da es jetzt angeblich im Moment gut läuft, so hat er es mir gesagt. Aber ich kann es ja nicht nachvollziehen. Null. Und vor allem, wenn er mich anlügt, was weiß ich. Genau. Also, aber ich habe ja auch noch die These, ein Alkoholiker sagt auch nur, er trinkt Bier, obwohl er Wodka trinkt. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so eng miteinander vergleichen kann. Und wir wissen ja beide nicht. Ja, aber ich weiß halt nicht, was dahinter steckt. Das wissen wir beide nicht genau. Ja. Es kann natürlich durchaus sein, dass er das auch alleine schafft. Es muss ja nicht immer mit Hilfe nur von außen so etwas zu bewältigen sein. Sprich da nochmal mit ihm. Sag ihm, dass du wirklich in einem Konflikt steckst. Du hast zu ihm eine gute Beziehung und du hast zu deiner Mutter eine gute Beziehung. Du hast jetzt ein Wissen, was eigentlich fatal ist, dass du das weißt. Ja. Und frag ihn, geh ganz offensiv ran, frag ihn, was er glaubt, wie du damit umgehen sollst. Wenn er dann irgendwie wieder hin und her redet und sich vielleicht rausredet, dann kannst du ihm ja signalisieren, das finde ich auch legitim, dass du das auf Dauer, du kannst es ein paar Wochen, kannst du es ja verschweigen, aber dass du auf Dauer das nicht verschweigen kannst. Das ist so, als würdest du wissen, dass, also nicht ganz so schlimm, aber irgendwie, als würdest du wissen, er hat eine andere Frau. Ja. Das heißt, er... Und vor allem ist es ja auch das Geld meiner Eltern. Gut, das kommt auch noch hinzu. Aber weißt du, er hat es in der Hand, diese ganze vertragte Situation aufzulösen, indem er mit seiner Frau spricht. Und nachdem er mit seiner Frau gesprochen hat, ist alles gut. Dann kannst du auch mit deiner Mutter drüber sprechen. Und dann bin ich rein theoretisch raus. Dann bist du rein theoretisch raus. Und übrigens, psychologischer Trick auch noch, wenn er mit dir gesprochen hat. Und ich hoffe, dass die beiden das hinkriegen und dass sie ihm das nicht, dass das kein Trennungsgrund ist. Dann setzt es ihn vielleicht noch mehr unter Druck, auch wirklich was zu unternehmen. Entweder, dass er es alleine schafft oder dass er sich wirklich Hilfe von außen holt. Ja. Also, wie gesagt, setz dich noch mit ihm zusammen. Sag, dass es für dich nicht möglich ist, so lange hinzuhalten. Du kannst ihm ja eine gewisse Zeit geben, aber dann muss er was tun. Und die goldene Lösung wäre, wenn er mit deiner Mutter, mit seiner Frau spricht. Ja. Wenn er sich ein bisschen. Dazu muss ich ihn irgendwie bringen, ne? Ja, wenn er sich ein bisschen in dich hineindenken kann, und das muss er ja als guter Vater, wird ihm klar sein, in welcher Bredouille du hängst. Er kann dich ja nicht zum Komplizen machen. Das geht ja nicht. Das kann auch nicht so lügen auf Dauer, nein, ne? Das ist ja auch für dich eine ganz blöde Situation. Redest du eigentlich mit deiner Mutter auch schon mal so über so, ja, Probleme, die sie mit dem Papa hat? Meine Mama ist da eher so, darüber redet sie nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht mal, ob sie da mit ihren Freundinnen drüber redet. Also was, mit mir auf keinen Fall. Was glaubst du denn, wie sie reagiert, wenn er ihr das sagt? Ich glaube, wenn sie wirklich merkt, dass es wirklich eine Sucht ist und er da anders nicht mehr rauskommt, dass sie da schon in gewisser Weise total geschockt und getroffen sein wird, aber dass sie da vielleicht auch Verständnis zeigt. So, das kannst du mir also auch so sagen. Keiner kennt so gut sie wie du wahrscheinlich. Ja, aber trotzdem hat man halt noch die Angst, dass es dann komplett nach hinten losgeht. Vielleicht schätzt man dann mal die Mama auch so ein. So eine Situation gab es nicht, also vielleicht, falsch. Ja, vielleicht, ja. Ja. Da besteht ja auch noch immer die Möglichkeit, wenn es dann auf dem Tisch liegt, dass die beiden zusammen sich moderieren lassen bei einer Eheberatung. Das kann man ja auch überlegen. Das wäre sowieso vielleicht gar kein schlechter Schritt, das gemeinsam zu machen. Aber er ist der Erfahrene, er ist der Ältere, er liebt dich als Tochter, er liebt seine Frau, davon gehe ich noch aus. Ja. So, dann muss er jetzt was tun. Red mit ihm. So schnell wie möglich. Ja, ich hoffe, dass ich mich nicht einsetzen lasse. Ne? Er versucht mich ja immer zu vertrösten, er schafft es alleine. Ja, da musst du ihm klar machen, dass du das auf Dauer nicht kannst, und da redest du mit deiner Mutter. Dann ist es auch kein Petzen und kein Anschwärzen, wenn du ihm so klar die Chance gegeben hast, dass er das Heft in die Hand nehmen kann. Ja. Weißt du? Mehr kann ich nicht sagen, Aline. Red mit ihm. Ja. Ich hoffe sehr, dass sich das fügt in eurer Familie. Alles, das hoffe ich aber auch. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1:33 und 33 Sekunden hatten wir. So schnell vergeht die Zeit. Die sind schon wieder weg, die 33 Sekunden. Ich möchte euch unser Thema sagen, was wir nächste Woche haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also Dienstag sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio. Und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Doppelleben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel Armut vorgaukeln und daneben aber ein zweites geheimes Leben, so in Saus und Braus leben. Oder mit Leuten, die neben ihrem offiziellen Beruf noch einer ganz geheimen Tätigkeit nachgehen. Vielleicht seid ihr Lehrerin und im Zweitberuf noch Edelprostituierte oder sowas. Dann gerne mit Leuten, die neben ihrem heterosexuellen Leben ein schwules Leben oder ein bisexuelles Leben führen und kein Mensch weiß voneinander etwas. Oder Leute, die in zwei verschiedenen, komplett voneinander getrennten Familien leben. Auch sowas gibt es. Und so weiter. Es gibt sicher tausend Beispiele, wie Menschen ein Doppelleben führen können. Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wenn ihr euch gerne anmelden wollt, dann macht das unter domian@wdr.de. Doppelleben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, und jetzt geht's weiter mit dem Nikolas. Und Nikolas ist 46. Guten Morgen, Nikolas. Einen schönen guten Morgen, ja, Domian, sei gegrüßt. Ja, Nikolas, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, mein Thema, das etwas großspurige Auftreten des Uli Hoeneß heute Abend. Ah, ich hab's gesehen und bin bald vom Sessel gefallen. Ja, ich auch. Meiner liegt noch. Ich muss ihn aufheben. Boah, ich fand es so großspurig. Ja, meine Worte. Sag das du mal, was dir besonders missfallen hat. Ja, also man hat ja gedacht, heute Abend hat ja die Wahl angestanden und da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Natürlich erstmal das Auftreten von Uli direkt. Man dachte ja, der reumütige Uli gibt da sein letztes Statement, bevor er dann abtaucht. Aber das war ja eben nicht der Fall. Mhm. Er hat sich ja bitterlich beschwert und hat ja auch gesagt, in ihm wäre Hass aufgestiegen. Ja. Natürlich sind die bösen Medien und die böse Öffentlichkeit schuld, dass man ihn beschuldigt, schlimme Sachen gemacht zu haben. Ja, wo er ja im Grunde ein ganz guter ist. Naja. So meint er es. Ja, natürlich. Er hat sich auf seinen Fehler da hingewiesen, das war ja klar, aber dazu ist mir noch aufgefallen, man hat ja, vielleicht hast du das mitgekriegt, man hat ja auch die Satzung beim FC Bayern geändert. Das hat mich auch etwas gewundert, denn normalerweise wird ja ein Präsident für 4 Jahre gewählt. Mhm. Jetzt hat man hier die Satzung geändert und hat das dann noch auf 2 Jahre festgelegt. Und er hat ja auch... Den Nachfolger quasi. Ja, genau. Höpfner, ne, heißt er. Ja, Höpfner, ja, genau. Höpfner, ja. Und er hat ja auch angekündigt, und das ist ja so die große, ich glaube, morgen dürfte das auch in den Zeitungen sein, die große Bildüberschrift, die Worte, er kommt zurück. Er kommt zurück. Ja, genau. Und man hat ja wieder so in dem Auftreten von ihm gesehen, okay, natürlich sind einige Tränchen geflossen. Natürlich. Wie Claudia Roth, die weint auch mal gerne, aber das ist jetzt hier ein anderer Fall. Ja, genau, ne? Diese Krokodilstränen. Mhm. Aber diese Entschiedenheit, mit der er aufgetreten ist, das ist schon etwas, ja, überraschend will ich jetzt da nicht sagen, aber man merkt zumindest mal, dass das Unrechtsbewusstsein bei ihm wohl in eine andere Richtung geht. Mhm. Und man hat ja auch danach, nach seinem Auftritt, hat man noch einige Interviews auch gezeigt, unter anderem auch eine Frau, die dann bitterlich geweint hat, dass der arme Uli da jetzt weggeht. Sag mal, warum ist der eigentlich da und nicht im Gefängnis? Naja, meine Frage ist ja vielmehr, wie würden denn all die, wenn sie jetzt keine Bayern-Fans wären, wie würden denn die Leute reagieren, wenn das jetzt, ja, sagen wir, ein Prominenter wäre, der von mir aus dann der Politik wäre oder sonst? Genau. Wäre man dann auch so? Nein, natürlich nicht. Also ich fand es erschreckend. Ich fand es erstmal erschreckend, dass er, als hätte er noch eine Dreiviertel Bratwurst im Mund, so bräsig kauend da reinkam. Hast du das gesehen? In diesem Saal, war am Kauen, so völlig lässig. Ja. Und dann stellt er sich da vorne hin und lässt sich huldigen, wirklich wie ein Kaiser. Und die Leute stehen auch noch auf und applaudieren ihm. Ja, ich habe auch nur den Marquardt gesehen, im Fokus. Jetzt hat man ja diese Woche auch festgestellt, oder war ja auch so ein Skandal in den USA, wo dieser eine Besitzer in dem Clippers NBA, der so eine rassistische Äußerung losgelassen hat. Und da, siehe da, konnte man ja auch lesen, dass zum Beispiel Mercedes schon angekündigt hat, da eventuell zurückzutreten, weil ja diese große Verein diese Compliance haben, also diese Regel, die besagt, wenn sich jemand da nicht entsprechend benimmt, dass dann die großen Unternehmen zurückgehen. Aber man hat nach wie vor beim FC Bayern nichts gehört. Man hört keine Statements der großen Firmen, die beim FC Bayern beteiligt sind. Also es ist fast schon eine beängstigende Machtkonzentration, die sich da ergeben hat, dass so ein Verhalten und solche Reaktionen möglich sind. Vor allem, man darf natürlich nie vergessen, diese Form des Auftritts, dieses Zeigen, naja, okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber naja, das ist bald gegessen, das hat ja eine weitreichende Funktion auf viele Leute, auf junge Leute, auf eine eine ganze Generation vielleicht, so nach dem Motto, naja, es geht schon alles so ein bisschen Richtung Kavaliersdelikt. Mhm. Wenn ich das alles wieder gerade biege und so weiter, dann ist das alles kein Problem. Ja, du hast völlig recht, wenn das jemand anders wäre, ein anderer Prominenter oder aus der Politik, gerade ein Politiker vielleicht, wäre eine unfassbare Empörung da nach so einer Rede. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und meine Bedenken halt, dieses Unrechtsbewusstsein, das so jemand zeigt, fährt ab auf eine Generation. Was glaubst du, aus welchem Bundesland rufst du an, Nikolas? Aus dem kleinsten Bundesland, das es gibt. Aus Bremen? Das sagen die meisten, ist ein Stadtstaat. Ach, aus Hamburg? Nein, ist auch ein Stadtstaat. Ja, jetzt bin ich noch kleiner. Ja, Berlin ist auch ein Stadtstaat, jetzt bleibt nur noch das Saarland übrig. Ist das Saarland kleiner als Bremen? Ja, also nochmal, wenn man sagt Bundesland, unterscheidet man immer zwischen einem Stadtstaat, so, Berlin, okay. Hamburg. Okay. Also diese drei, Berlin, Hamburg, Bremen. Komm, ist auch wurscht. Ich wollte was ganz anderes fragen. Ja. Glaubst du, du bist nun kein Bayer, aber glaubst du, dass so etwas Merkwürdiges, sage ich mal, ich weiß es gar nicht anders auszudrücken, wäre das in einem anderen Bundesland in Deutschland auch möglich? Ich weiß nicht, ob das was mit dem Bundesland zu tun hat. Ich glaube, das hat eher was mit einem Fußballverein zu tun. Wäre das bei einem anderen Fußballverein in Deutschland möglich? Schwierige Frage. Ich meine, dazu kommt ja noch, dass in München ja bekanntlich die Uhren anders ticken. Natürlich der FC Bayern sehr viele Fans hat. Mhm. Weiß ich nicht, kann ich die nicht beantworten. Ich versuche mir immer vorzustellen, ich komme ja nun hier aus Köln, ob das in Köln beim FC denkbar wäre, so ein Verhalten. Ich bin ja nun weiß Gott nicht involviert. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das ist jetzt auch leicht gesagt, weil die Situation eben nicht gegeben ist. Es kommen mehrere Faktoren dazu. Ja. Natürlich hat der FC Bayern, das ist ja eigentlich was Seltenes, muss man ja sagen, dass so ein Verein ist, wie er überall seine Fans hat. Ja. Also ich bin mir sicher, dass es Schalke-Fans nicht so verteilt über ganz Deutschland gibt. Bayern ist ja, das ist ja das, was mich ja auch immer wundert, auch hier im Saarland, es gibt hier unwahrscheinlich viele Bayern-Fans. Mhm. Ja, klar. Und man fragt sich immer, warum. Weißt du, es hat sicherlich auch natürlich damit zu tun, oder vielleicht sogar auch in erster Linie, mit der Person Hoeneß, der ja offensichtlich, und das darf man ja auch nun dann wieder nicht wegwischen, dass er auch noch ein anderes Ich hat, welches sehr gut ist und sehr menschlich ist und sehr viel für die Menschen tut. Und das beeindruckt die Leute wahrscheinlich. Er ist auch mit Sicherheit so negativ behandelt worden, weil er in seiner Historie wahrscheinlich einen Kardinalfehler begangen hat. Nämlich? Er hat außerhalb seiner sportlichen Funktion sich zu Themen geäußert, die genau und auch das verurteilt, was er letztendlich eben falsch gemacht hat. Und das haben ihm sehr, sehr viele Leute übel genommen. Aber weißt du, War wahrscheinlich das Allerschlimmste gewesen, noch nicht mal das eigentliche Hinterziehen des Geldes. Ich war ja schon beeindruckt vor ein paar Wochen, als der Prozess da auf Hochtouren lief und jeden Tag Hoeneß, da hatte er sich in sein Haus zurückgezogen. Ja. Und es haben sich irgendwie am Zaun oder an der Hecke des Hauses viele Paparazzis versteckt. Mhm. Und jeder andere hätte jetzt die Polizei gerufen und hätte Terror gemacht. Was macht Uli Hoeneß? Uli Hoeneß bestellt den Paparazzis Bratwurst. Das ist natürlich ein beeindruckendes Verhalten. Dadurch macht er sich natürlich auch sehr viele Freunde. Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel nur. Und schon haben alle gelacht und man hat ihm nicht übel genommen, wenn er dann vielleicht im nächsten Satz irgendwas Härteres sagt. Naja gut, ich denke, dass der Uli auch genügend Leute kennt und pressemäßig, die er da vielleicht auch versucht hat, auf diese Weise bei Stimmung zu halten. Mhm. Natürlich arbeitet er auch mit den Medien, das wird er nach wie vor tun. Ja. Es wird mit Sicherheit jetzt das große Beobachten sein und da werden die Medien wahrscheinlich auch ihre entsprechenden Berichte bringen. Gehen wir mal davon aus, dass er jetzt in den nächsten Wochen einfährt und die große Gretchenfrage wird sein, wie lange wird er tatsächlich hinter Schloss und Riegel sein und wann beginnt so das erste, der erste Freigang. So, und wann gibt es dann den ersten großen Fernsehauftritt in einer großen TV-Talkshow, wo er sich dann in allen Facetten... Ich glaube, das wird er so schnell nicht mehr tun. Na, wenn er draußen ist, ja. Er wird sich mit Sicherheit, denke ich mal, aus den großen Themen wird er sich raushalten. Alles andere wäre ein Hohn. Wenn er sich nochmal zu irgendeinem Thema steuern, oder... Ja, ich meine, dass es um seine Person angeht in dieser Talkshow. Okay. Ja, das glaube ich schon. Das wird irgendwann kommen. Das mag sein. Auf jeden Fall, du warst empört oder auch geschockt oder sehr irritiert. Überrascht. Überrascht? Ich war auch sehr überrascht, sagen wir es so. Wir verfolgen die Sache und ich bin gespannt, was die Zeitungen morgen darüber schreiben werden. Ja, dann machen wir. Niklaus, vielen Dank für deinen Anruf. Habe die Ehre, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wie auch immer. Dir auch, tschüss, ciao. Danke dir, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema nächste Woche, sage ich euch nochmal kurz, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Doppelleben. Ich möchte mit allen Leuten sprechen, die in irgendeiner Weise ein Doppelleben führen oder schon geführt haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vielleicht auf der einen Seite, wir hatten mal einen Anrufer, das ist schon eine ganze Weile her, den ich nicht vergessen habe. Das war ein Mann von Anfang 50, sehr netter Typ. Und er erzählte mir, dass er seit, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren, irre lange, ein komplettes Doppelleben führt. Er lebte in einer Stadt mit seinem Freund, also eine schwule Beziehung, in einer Wohnung, mit allem drum und dran. Der hatte sein Sockenfach und sein Unterhosenfach im Kleiderschrank der Wohnung mit seinem Freund. Und in einer anderen Stadt, die war weit auseinander, die beiden Städten, hatte er eine Familie mit mehreren Kindern und lebte da komplett eingebunden in die Familie, war sogar kirchlich arrangiert, war vom Beruf Geschäftsmann und hat all die lange, lange Zeit das alles irgendwie so gedreht, dass er, also der Freund wusste nichts von der Familie und die Familie nichts von dem Freund. Das hat mich sehr beeindruckt. Also wahrscheinlich gibt es viele, viele, viele Arten von Doppelleben, von denen ihr mir, wenn ihr das so gerne wollt, erzählen wollt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Aber jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht und hier ist Nasira, 34. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nasira. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, mein Thema ist Spielsucht. Mhm. Du bist betroffen. Und ich bin selber betroffen, genau. Bin gerade etwas erstaunt, weil die meisten Anrufer zum Thema Spielsucht sind immer Männer. Ja, das habe ich auch so gehört. Aber eigentlich, also so wie ich das jetzt persönlich sehe, ist es eigentlich überhaupt nicht so. Was spielst du denn? Also hauptsächlich eigentlich, oder was heißt hauptsächlich, eigentlich nur in Spielcasinos, also Spielhallen, Automaten. Automaten, der Klassiker. Genau, und da sind ein Haufen Frauen, eine ganze Welle von Frauen, auch so wie ich Stammkunden sind. Mhm. Ich denke einfach, dass vielleicht Frauen eher weniger darüber reden als Männer oder vielleicht sich halt offenbaren oder... Wie lange bist du denn schon Kundin in diesen Spielhallen? Also jetzt schon mittlerweile 6 Jahre. Und wie viele Stunden am Tag verbringst du da? Das kommt eigentlich ganz drauf an, was das Portemonnaie hergibt. Also man geht rein und entweder gewinnt man und man spielt trotzdem Gewinn weiter. Oder halt, man verliert. Also manchmal geht es stundenlang und manchmal ist es eine Sache von vielleicht eine Stunde und man hat 5, 6, 7, 800 Euro weg. Bist du denn Single, dass das gar nicht so auffällt, wenn du länger Zeit irgendwie weg bist? Nein, also ich bin alleine, was heißt alleinerziehend, also mittlerweile habe ich ja meinen Partner, aber also sonst bin ich Mutter von 5 Kindern. Von 5 Kindern? Und dann kriegst du das zeitlich auf die Reihe? Ja, also meistens ist das abends, also schon nach 10, wenn die Kinder schlafen. Aber naja. Trotzdem, dann schlägst du dir den Abend oder die Nacht um die Ohren und musst morgens um 6 vielleicht schon wieder raus. Genau. Wie viele Schulden hast du schon in jetzt diesen 6 Jahren gemacht? Also mittlerweile habe ich also Privatschulden 10.000 Euro. So 10.000 Euro. Und ich gehe mal davon aus, dass du keine reiche Frau bist? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil. Also ich bin Hartz-IV-Empfängerin. Mir ist das nie so begreiflich bei Leuten, die so hohe Spielschulden haben und die dann Hartz-IV-Empfänger sind. Wo hast du diese Schulden? Bei wem? Also eher privat. Bei erstmal fängt man an mit Freunden, Familien. Ja. Und irgendwann natürlich kann man das auch nicht mehr pünktlich zurückzahlen, klar. Mhm. Wenn man es dann nicht hat oder verspielt hat. Und ja, dann fängt man an, sich privat Geld zu leihen und also an private Kredit. Oh ja, das sind die schlimmsten. Ja, ganz schlimm. Das sind die schlimmsten. Und die Zinsen sind auch sehr hoch und ja, das ist, also mich hat das auch ein bisschen die Kriminalität gebracht. Also ich habe auch deswegen schon in der JVA gesessen. Ehrlich? Warum? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Es war an einem Tag, da habe ich auch ganz viel Geld verspielt. Es waren insgesamt 1.500 Euro. Mhm. Und 600 Euro davon gehörten meiner Schwester. Mhm. Ich wusste, dass sie nächsten Tag unbedingt dieses Geld braucht. Mhm. Und ja, ich saß in der Spielothek, habe bis auf den letzten Cent alles verzockt und wusste dann nicht mehr ein, nicht aus. Und habe dann eine ganz, es war total bescheuert. Also ich bin dann nach Hause gegangen und ja, meine Kinder haben alle geschlafen und ich habe mir die alle angeschaut und das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Wie soll ich das packen, die in dem Monat zurechtzukommen, einkaufen, Rechnungen zahlen etc. Ja, und dann griff ich einfach in die Spielzeugkiste meines jüngeren Sohnes. Da hatte da eine Spielzeugpistole drin und bin tatsächlich wieder in die Spielhalle und habe diese Spielhalle überfallen. Wie viel Geld hast du da mitgenommen? Das waren 2.800 noch etwas. Und die haben dich nicht erkannt? Nee, mich haben die erkannt. Ich bin unmaskiert reingegangen, also total bescheuert. Ich war in einem Wahn, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Dann stand da ein paar Stunden später die Polizei bei dir vor der Tür, oder? Nein, komischerweise nicht. Ich habe eigentlich darauf gewartet, aber das hat irgendwie gedauert. Und ja, irgendwann mal ist dann auch ein Brief vom Gericht, dass ich eine Gerichtsverhandlung habe. Die Polizei kam nicht bei dir zu dir in die Wohnung? Die Polizei kam nicht zu mir in die Wohnung. Und da verging eine ganze Zeit, ehe dieser Brief kam? Ja, also ich habe mich auch nicht so um die Post gekümmert und bist du denn in dieser Zwischenzeit dann nochmal in diese Spielhalle als Spielerin gegangen? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also mich kannte man ja dort. Ja, eben, deswegen wundere ich mich so. Wie lange warst du im Knast dann? Also ich wurde dann, das war ganz auch ein bisschen blöde Geschichte, also ich wurde, es war eines Abends, da war ich wieder spielen und da hatte ich sogar gewonnen. Mhm. Und bin dann daraufhin in einer anderen Spielothek gewesen und wollte da ein bisschen zocken, aber auch nicht viel. Und da kam dann die Polizei rein und hat eine ganz normale eine Polizeikontrolle gemacht. Und da habe ich dann meinen Ausweis gezeigt und die haben mich dann mitgenommen und haben mich auch dort behalten und ich bin dann ins Gefängnis gekommen. Wie lange warst du im Gefängnis? Also ich war 2 Monate in U-Haft. Ich habe dort praktisch auf meinen Gerichtstermin gewartet. Und wie lange bist du, zu was bist du dann noch verurteilt worden? Ich wurde dann auf 2 Jahre Bewährung. Immerhin, 5 Monate warst du im Knast. Wer hat sich da um die Kinder gekümmert? Also ich habe, meine Mama hat sich um meine 4 Kinder gekümmert. Ich hatte damals eine Frühgeburt, also meine Tochter ist in der 23. Woche auf die Welt gekommen. Das heißt also ganz genau im 5. Monat. Die war zu dieser Zeit noch im Krankenhaus. Und also es gab dann Leute, die sich um die Kinder gekümmert haben. Ja, auf jeden Fall. Wenn du dieses Geld immer von deinen Freunden geborgt hast, was hast du denen denn gesagt, für was du das brauchst? Spätestens dann war denen doch klar, was mit dir los war. Ja, also ich habe natürlich gelogen, wie sich die Balken biegen. Ich habe Rechnungen zu zahlen oder mein Sohn geht auf Klassenfahrt. Mhm. Ich habe Fahrt nicht. Also alles Mögliche, nur nicht die Wahrheit. Natürlich. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn man da wirklich lügt, was das Zeug hält. Nach diesem schweren Schuss vor dem Bug mit der Inhaftierung, hast du denn danach oder überhaupt irgendwann schon mal professionelle Hilfe gesucht? Ja, ich hatte zweimal einen Anlauf genommen, aber irgendwie hatte ich gedacht, naja, das ist eine Kopfsache, das würde mir auch nichts bringen. Was heißt denn Anlauf genommen? Was heißt das? Also ich habe mich darum gekümmert, wo kann ich hingehen bei uns in der Stadt, was wird angeboten, ja, und halt so Flyers gibt es auch sogar selbst in der Spielothek. Okay, okay. Bist du auch hingegangen? Nee. Nein, gut, das ist nicht viel. Wie lange liegt das mit der Inhaftierung zurück? 2 Jahre jetzt. Und danach bist du fleißig wieder weiter in die Spielhallen gegangen? Ja. Genau, das war das Schlimme. Also wie gesagt, damals bei meiner Inhaftierung hatte ich ja Geld bei mir. Ich hatte ja damals gewonnen. Waren ungefähr 1.800 und davon habe ich ungefähr 500 Euro im Gefängnis ausgegeben, für Einkauf etc. Und den Rest habe ich ausgezahlt bekommen, als ich entlassen worden bin. Und gleich nächsten Tag, also ich bin entlassen worden, nach Hause gegangen, meine Kinder, meine Familie, es war alles super schön und nächsten Abend bin ich direkt spielen gegangen. So. So weit die Geständnisse und so weit die Asche, die du auf dein Haupt wirfst. Nasira, ich muss dir wirklich sagen, du bist eine kluge Frau, glaube ich, so wie du redest. Du bist auch eine reflektierte Frau. Aber du bist absolut verantwortungslos. Mhm. Finde ich. Das finde ich wirklich erschreckend. Wenn wir beide nur über dich sprechen würden, würde ich es dir auch so sagen, aber ich sag's dir jetzt mit noch größerem Zorn fast. Weil du trägst ja nicht nur Verantwortung für dein Leben, sondern für das Leben deiner 5 Kinder. Und da hast du verdammt nochmal die Pflicht, auch die moralische Pflicht, alles auf der Welt in Bewegung zu setzen, dass du aus dieser Sucht rauskommst. Du tust es für dich und du tust es für deine Kinder. Und dass du in all diesen Jahren, und selbst nachdem du im Knast warst, nicht so viel Arsch in der Hose hattest, dich mal zu einer Beratungsstelle zu begeben und in eine Therapie zu gehen, das verstehe ich nicht. Du hast es ja nicht mal versucht. Ja, das ist ein Fehler gewesen. Gut. Also es ist auch mittlerweile, also in dieser Zeit hat sich auch das Jugendamt eingeschaltet. Eben, du läufst vielleicht sogar Gefahr, dass sie dir die Kinder wegnehmen. Ja, also meine Tochter war schon weg. So. Meine Tochter kam damals nach dem Krankenhaus direkt in die Pflegefamilie, weil natürlich mit der Inhaftierung natürlich alles rauskam. So, Nasira, jetzt lass uns nicht weiter in der Vergangenheit rumstochern. Das ist richtig beschissen gelaufen, das müssen wir so klar sagen. Und du hast dich richtig beschissen verhalten, das müssen wir auch so klar sagen. Aber man kann immer wieder neu beginnen. Entscheide doch jetzt, dass jetzt, ab jetzt dein Leben einen anderen Verlauf nimmt. Wärst du denn bereit, das zu machen, dass du sofort dich jetzt, wir beraten dich gleich noch gerne, wohin du dich wenden kannst, dass du gleich, na morgen geht's nicht, aber gleich am Montag oder vielleicht sogar am Wochenende, dich irgendwo meldest? Auf jeden Fall, Domian, klar. Ich möchte ja selber nicht mehr so leben. Man hat ja irgendwann mal auch einen Hass auf sich selbst. Das ja. Vielleicht ist jetzt auch der Punkt wirklich gekommen. Ich meine, du rufst ja hier immerhin an und dir war ja klar, dass ich dir das in ähnlicher Weise sagen werde. Natürlich. Vielleicht ist der Punkt jetzt auch gekommen, wo du dann auch den Elan hast. Man muss ja selbst auch den Elan haben, sowas mitzumachen. Du hängst in einer tiefen Sucht. Du bist krank, du bist seelisch erkrankt. So, da holt man sich Hilfe von außen, aber man darf sich nicht bräsig in der Hilfe hängen lassen. Du musst dann auch mitmachen. Mhm. Das erste Mitmachen ist, dass du hier angerufen hast. Das ist eine Aktion von dir. Mhm. Die zweite Aktion ist, dass du gleich meiner Psychologin zuhörst, die dich berät. Und die dritte ganz große Aktion ist, dass du so bald wie möglich, morgen übermorgen spätestens Montag, dich an die entsprechenden Stellen wendest und dir dann auch die Hilfe organisierst und holst. Ja, auf jeden Fall. Das muss ich tun. Was sagt denn dein Partner eigentlich zu der ganzen Sache? Ja, mein Partner, ja, den habe ich eigentlich in der Spielothek kennengelernt. Ist der auch spielsüchtig? Ja, aber er ist, was heißt süchtig? Also er spielt auch, aber er ist jetzt nicht so ein extremer Mensch wie ich. Also er schaut schon, dass er geht spielen, er versucht mit 50 oder mal 100 Euro und behält aber schon sein Geld in der Tasche und sagt, naja gut. Das heißt, in gewisser Weise hat er auch noch Verständnis für dich. Nicht immer. Nicht immer. Kommt drauf an, wie er gelaunt ist. Das hat wirklich was mit seinen Launen zu tun. Na, Sira, an dieser Stelle brechen wir ab, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay? Mach ich auf jeden Fall. Alles klar. Alles Gute und toi, viel Glück wünsche ich dir. Lieben Dank, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tim Dunke. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Montag sind wir wieder da. Und damit eine freie Themennacht. Bis Montag. Bis dann, ciao.